Abschnitt 18 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 132. Wenn sie so sittig und mit sanftem Schritte den zarten Fuß bewegt durch frische Wiesen, dann öffnet sich der Blumenkelch, sie sprießen, neu glänzend, um der weißen Sohlen Tritte. Amor, der nur aus schöner Seelenmitte sich seines reiches Bürger will erkiesen, lässt solche Lust aus ihren Augen fließen, dass um nichts, Selgers, ich den Himmel bitte. Und mit dem Blick, der in die Herzen dringet, dem Gang und ihrer Worte Reiz verbindet, sich der Gebärden liebliches Verschweben. Aus solcher Funken Zauberglanz entspringet die große Glut, die meine Brust entzündet, die aufreibt und erhellt mein irres Leben. Ende von Abschnitt 18.